geht unbestimmt. Die Heimat leuchtet im Abendrot. Schlaf nun ein und träume gut. Schlafe friedlich, schlafe ein. Die Götter mögen mit dir sein. Hab keine Angst, vertrau darauf. Morgen geht die Sonne wieder auf. Schatz, in unseren Herzen ist ein Platz. Wohl behütet sollst du sein, lieber Schatz, nun schlaf schnell ein. Wie auch andere deutsche Kinder, mach nur deine Augen zu. Hier in unserem Heimatlande finden alle nun die Ruhe. Gute Nacht, mein kleiner Stern. Ich hab dich unendlich gern, freue mich auf jeden Tag. Du gibst mir Kraft und machst mich stark. Ich streiche stolz noch deine Hand, erzähle dir von unserem Land, von unseren Göttern voller Mut und Kraft, die dich beschützen in dieser Nacht. Auf.